Team. Ihr Captain wurde echt gefickt. Ich hab noch nie gesehen, wie ein Junge von einem Hai gebumst wurde. Zwänge getrieben, dass Gewalt für ihn als einzige Möglichkeit erscheint, sich zu befreien. Von lange aufgestauten Gefühlen und seelischen Belastungen führt dann plötzlich dazu, dass er wahllos tötet.